Deutschlandfunk. Milestones. Blues-Klassiker. Heute Abend geht es um ein ganz besonderes Album von B.B. King. Blues and Jazz aus dem Jahre 1983. Im Studio begrüßt sie dazu Michael Frank. B.B. King an seinem 58. Geburtstag in einem New Yorker Studio. Broken Heart ist eine Eigenkomposition Kings, die erstmalig 1961 als B-Seite einer Single erschienen war. Bei dieser ersten Aufnahme war Kings Begleitband relativ klein. Neben Bass, Schlagzeug und Klavier war nur noch ein Saxophon zu hören. Ganz anders am 16. September 1983. Im Studio versammelte sich da eine komplette Big Band. Die Arrangements hatte der Trompeter und musikalische Leiter von Kings damaliger Tourband geschrieben, Calvin Owens. King und Owens kannten sich schon seit 30 Jahren. Nach 4 Jahren in Kings Band Mitte der 50er Jahre bekam Owens 1979 dann den Job als musikalischer Leiter und Arrangeur seiner Band. King-Biograf Charles Sawyer beschrieb Owens als akribischen Musiker, der oft Konzerte B.B. Kings mitschnitt, um dann mit den Begleitmusikern bei häufigen und anstrengenden Proben weiter an den Arrangements zu arbeiten. B.B. Kings Album Blues and Jazz erhielt den Grammy für das beste Bluesalbum des Jahres 1983, sozusagen die Krönung von Owens Zusammenarbeit mit King. Die Kombination von Kings Gesang und Gitarre mit großen Begleitbands hatte es natürlich auch schon in den 50er und frühen 60er Jahren gegeben. Und für B.B. King waren Jazz und Blues sowieso immer schon Teil eines großen Kontinuums. B.B. King beschrieb 1968 im Alter von 42 Jahren dem US-amerikanischen Musikjournalisten Ralph J. Gleason seinen musikalischen Werdegang. Neben dem Folkblues seines Cousins Booker White oder von Blind Lemon Jefferson beeinflussten ihn unter anderem Gitarristen, die ihre Gitarre an einen Verstärker anschlossen, vor allem T-Bone Walker, Lowell Fulson, Elmore James und Johnny Moore von den Three Blazers. Aber nicht nur Bluesmusiker waren wichtig für B.B. King. Er hatte auch ein offenes Ohr für Jazz. But then I was somewhat, you might say, jazz-minded too. Maybe it was an intermingle of this. Vielleicht kommt mein Stil ja auch daher, dass ich Blues und Jazz miteinander vermischt habe. Ich war ja auch ein großer Fan von Charlie Christian und einer meiner absoluten Lieblingsgitarristen war Django Reinhardt. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich glaube, dass von ihnen allen ein bisschen in meinem Gitarrenspiel steckt und vielleicht entstand zusammen mit meinen eigenen Ideen daraus der B.B. King Gitarrensound. With my own ideas created the B.B. King twanging guitar sound. Rainbow Riot, ursprünglich ein Instrumentalstück auf einer Single von Bill Doggett aus dem Jahr 1959. Hier in einer Version für Big Band mit B.B. King 24 Jahre später, erschienen auf dem Album Blues and Jazz. Zusammen mit King sind 5 Saxophonisten, 4 Trompeter, eine Rhythmusgruppe mit Pianisten und 2. Gitarristen zu hören und nicht zuletzt ein exzellenter Vibraphonspieler, Warren Cheerson. Der gebürtige Kanadier kam Ende der 50er Jahre nach New York und spielte unter anderem für George Shearing, Chet Baker und Roberta Flack. Er hat mehrere Soloplatten veröffentlicht und gibt auch 2018 im Alter von 84 Jahren immer noch regelmäßig Konzerte. Die Nachbarschaft von Blues und Jazz ist nicht nur bei diesem Album von B.B. King offensichtlich. Sie kommt auch in vielen seiner Interviews zum Ausdruck. Bei T-Bone Walker entdeckte er erstmals Akkorde mit Septimen und Nonen für sich. Und von Charlie Christian lernte er verminderte Akkorde und die dazu passenden Läufe. Nach Ende des Krieges wurde B.B. King schließlich auf die Musik von Django Reinhardt aufmerksam. Ein Freund, der als Soldat in Europa stationiert war, hatte ihm ein paar Platten des französischen Gitarristen mitgebracht. Gerade bei seinen Lieblingsmusikern aus den 40er Jahren spürte B.B. King einen besonderen emotionalen und seelischen Tiefgang. The people that I really liked then were people that seemed to have had Es gab zu der Zeit viele Big Bands, aber ich blieb immer Count Basie treu, weil bei ihm Jimmy Rushing sang. Und wie die Musik der Band um seine Stimme herum arrangiert wurde, hat mich auch immer begeistert. Ich hörte mir auch die Musik von Duke Ellington an. In seiner Band sang oft Al Hibbler und Benny Goodman ließ in seinen Bands ziemlich oft Charlie Christian Soli spielen. Ich konnte die Seele spüren, die in seinem Spiel steckte. Benny Goodman during that time would feature Charlie Christian quite a bit, you know. And I'd get a chance to hear that and I could feel that soul down there. And this is one of the few things that started me to listening to the guitar. But well, I take that back. I had been listening because I remember my uncle was married to a sanctified preacher's sister. Mein Onkel hatte die Schwester eines Predigers geheiratet. Nach dem Gottesdienst am Sonntagnachmittag kam er immer auf Besuch zu seiner Schwester, meiner Tante. Er legte dann seine Gitarre auf dem Bett ab und sobald sie nicht mehr hinschauten, holte ich sie mir. Das hat mich zur Gitarre gebracht, nicht anderen Gitarristen zuzuhören. Blues habe ich immer schon gemocht und Gospelmusik. Zum Singen kam ich durch meine Mutter. Ich war damals 4 oder 5 Jahre alt und sang immer mit ihr zusammen. Das steckte wohl einfach in mir. Miss the Saturday dance. Heard they crowded the floor. It's awfully different without you. Don't get around much anymore. I thought I'd visit the club. Got as far as the door. I just couldn't bear it without you. I don't get around much anymore. B.B. King als geschmeidiger Sänger, ganz ohne Gitarre, mit einem Jazzstandard von Duke Ellington und Bob Russell. Don't get around much anymore, aufgenommen 1960. King erzählte einmal, dass er in den Anfangstagen seiner Karriere von den gestandenen Jazzern in seiner großen Begleitband angehalten wurde, auch solche Songs zu lernen. Allerdings spezialisierte er sich damals lieber auf den Blues. George Coleman war einer dieser Jazzmusiker. Der Saxophonist spielte mit Anfang 20 in Kings Begleitband und später unter anderem zusammen mit Miles Davis und Herbie Hancock. Diese Version von Don't Get Around Much Anymore findet sich auf einer absoluten Kuriosität in B.B. Kings Diskografie. Obwohl die Platte unter seinem Namen veröffentlicht wurde, ist er nur in diesem Jazz-Standard zu hören. Tatsächlich ist die Platte das Album einer All-Star-Big Band unter der Leitung des vielbeschäftigten Saxophonisten und Arrangeurs Maxwell Davis. Compositions of Duke Ellington and Others heißt es. In dieser Big Band waren unter anderem Größen wie die Saxophonisten Ben Webster und Bumps Meyers zu hören und der Kontrabassist Red Callender. Maxwell Davis hatte sich nach einigen Jahren als Saxophonist in Swing-Big Bands in Los Angeles Ende der 40er Jahre auf das Arrangieren und Produzieren von Rhythm and Blues-Platten verlegt. Er war auch für viele Aufnahmen von B.B. King als Arrangeur und Saxophonist tätig, bis zu Beginn der 60er Jahre. Nicht nur Blues und Jazz berührten sich in der Karriere von B.B. King. Am Ende seiner Teenagerzeit sang er Gospelmusik mit den St. John's Gospel Singers und begleitete sie auf seiner Gitarre. Erst bei der Armee, mit knapp 20 Jahren, fing er selbst an, Blues zu singen. Einer seiner großen Vorbilder als Sänger war Dr. Clayton. Von ihm übernahm er den gelegentlichen Registerwechsel ins Falsett, womit ein Wort oder eine Zeile besonders betont werden kann. Thank you. You got me frustrated and I don't know what to do. I'm trying to make a living. I can't save a cent. It takes all of my money just to eat and pay my rent. I got the blues. Got those inflation blues. You know, I'm not one of those highbrows. I'm average Joe to you. I came up eating cornbread, candied yams, and chicken stew. Now you take that paper dollar, it's only got a name. The way that buck is struck, it's a low-down dirty shame. That's why I got the blues. Got those inflation blues. Yes, I have. King 1983 mit Inflation Blues von seinem Big Band Album Blues and Jazz. Wer hier das Saxophon-Solo spielt, ist leider nicht überliefert. Immerhin 5 Saxophonisten waren an den Aufnahmen beteiligt. Der vermutlich bekannteste war Tenorsaxophonist Arnett Cobb. Er hatte mit seinem rauen Stil unter anderem schon in der Band von Lionel Hampton Erfolge gefeiert. Don Wilkerson war auf Hits von Ray Charles als Solist zu hören. Fred Ford unter anderem in Big Mama Thorntons Originalversion von Hound Dog. Isolation Blues ist ein Song von Louis Jordan und zwei Kollegen aus dem Jahr 1948. Jordan war ein Multitalent. Er spielte vor allem Altsaxophon, sang und er rappte, lange bevor sich eine ganze Stilrichtung um den Sprechgesang herum entwickelte. Er hatte als Saxophonist in Big Bands der Swing-Ära begonnen, gründete dann seine eigene kleine Band, die Timpani Five, und wurde zu einem der erfolgreichsten Musiker des sogenannten Jump Blues, einer rasant gespielten Mischung aus Jazz, Blues und Boogie Woogie, letztlich einem Vorläufer von Rhythm and Blues und Rock'n'Roll. Louis Jordan gehörte schon seit den 40er Jahren zu den Lieblingsmusikern von B.B. King. Seine Songs tauchten immer wieder in Kings Repertoire auf, und schließlich widmete er ihm 1999 sogar ein ganzes Album mit lauter Coverversionen seiner wichtigsten Stücke. Nicht nur Jordans Fähigkeiten als Songschreiber, Sänger, Bandleader und Showman beeinflussten King. Auch bestimmte Phrasierungen von Jordan auf seinem Altsaxophon hatten sich King so eingeprägt, dass er noch immer Jordans Sound in seinem inneren Ohr hörte, wenn er solche Melodien auf der Gitarre spielte. B.B. Kings Gitarrenspiel wiederum hat Generationen jüngerer Gitarristen inspiriert. Michael Bloomfield und Eric Clapton zum Beispiel. Und selbst Gitarristen, die stilistisch weit entfernt von ihm sind, schwärmen heute noch von seinem besonderen Klang. Zum Beispiel der avantgardistische US-amerikanische Gitarrist Eugene Chadbourne. His guitar style is really like something that if you play guitar, it draws you in because it's so the tone is so beautiful, it's so simple, it's always so perfect. Wenn du selber Gitarre spielst, ist sein Stil unwiderstehlich. Sein Ton ist wunderschön. Er spielt so einfach und es ist immer perfekt. Ich glaube, ich habe von ihm nie eine überflüssige Note gehört. Er ist vielleicht der einzige Gitarrist, über den man das sagen kann. Auf mich selber trifft das auf jeden Fall nicht zu. Yeah, he's and I've even had people say, oh no, he's really not that good, you know, his style, he's so simple, but mir haben Leute sogar gesagt, So gut spielt er gar nicht. Was er spielt, ist so einfach. Er spielt schon auf eine Art aggressiv, aber andererseits phrasiert er so, als ob er ein Blasinstrument spielt oder singt. Das hat mich immer schon interessiert. Manchmal klingt das, als ob er singt: Hey, ich bin Bibi. Diese Stilmittel finden sich durchgängig bei ihm, egal an welchem Punkt seiner Karriere. So, all these things really were consistent about his playing in different times you would listen to it. In den Milestones Blues-Klassikern vom Deutschlandfunk geht es heute um ein Album von B.B. King aus dem Jahr 1983. Es heißt Blues and Jazz und davon war gerade I Can't Let You Go zu hören, eine Eigenkomposition von B.B. King. Das Stück beginnt mit einem langen Solo von King, ganz zurückgenommen in der Lautstärke, aber sehr ausdrucksstark, nicht zuletzt wegen seines intensiven Fingervibratos. Eugene Chadbourne sprach eben ja schon davon, dass B.B. King oft mit wenigen Noten auskommt, während andere Gitarristen eher durch viele Töne und schnelles Spiel beeindrucken wollen. Ralph J. Gleason näherte sich 1968 in seinem Interview mit King von einer anderen Seite dessen Gitarrenstil an. Gleason stellte ihm die Frage, ob Gitarre und Stimme für ihn austauschbar wären, ob er auf der Gitarre singt und die Stimme wie ein Instrument benutzt. Er glaube schon, antwortete King. Do you have the feeling that your voice and the guitar are interchangeable, that you sing on the guitar and you play with the voice and I think so. You know, listening to horn players after I started trying to play. Nachdem ich angefangen hatte, Gitarre zu spielen, hörte ich Bläsern zu und einer phrasierte so wie Lester Young, mit so einem Hineingleiten in die richtige Note. Ich kann mich singen hören, wenn ich auf der Gitarre spiele. Das hört sich vielleicht seltsam an, aber was ich sage, ist für mich oft weniger wichtig als die Art, wie ich etwas sage. Ich glaube, dasselbe versuche ich auch auf der Gitarre. Ich höre seit Jahren in mir einen ganz bestimmten Sound, aber ich habe den noch nicht genauso hinbekommen, wie ich ihn haben will. Ich glaube, ein Gitarrist sollte so phrasieren können, wie jemand, der auf der Geige oder einem Saxophon singt. Da will ich hin. Ich kann das nicht in Worte fassen, aber ich höre es in mir, nur spielen kann ich es noch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll, aber wenn ich es schaffe, merke ich das schon. And this, I guess, is what I've been trying to get, but I can't tell anybody what I want to hear. But I have, I hear it myself, but I can't play it. I don't know how to really get it myself. But you'll know when you get it. I think so. Yeah. I think so. She wanna sell my monkey. She wanna sell my monkey. She wanna sell my monkey, but that will never do. It used to be hers, but she gave it to me. Why she wanna sell him, I just can't see. She wanna sell my monkey. She wanna sell my monkey. She wanna sell my monkey, but that will never do. She wanna know why we don't get along. She don't realize she's doing me wrong. She wanna sell my monkey. She wanna sell my monkey. She wanna sell my monkey, but that'll never do. I have to hang around every day and night. I can't trust the girl out of my sight. She wanna sell my monkey. She wanna sell my monkey. She wanna sell my monkey, but that'll never do. Das war ein weiterer Song in kleinerer Besetzung von B.B. Kings Big Band Album Blues and Jazz. Sell My Monkey, eine Eigenkomposition Kings. Lloyd Glenn spielt auf diesem Album das Klavier. Auch er ein langjähriger Bekannter von King zwischen Rhythm and Blues und Jazz. Glenn war bei T-Bone Walkers Stormy Monday 1947 als Pianist dabei gewesen. Unter seinem eigenen Namen hatte er Anfang der 50er Jahre ein paar Hits in den Rhythm and Blues Charts. Gleichzeitig spielte er aber auch in Kid Ory's Creole Jazz Band. Die ersten Plattenaufnahmen mit B.B. King machte Lloyd Glenn 1960. Wer sich über Kings Blues and Jazz Album informieren will, stößt ziemlich schnell auf einen informativen und enthusiastischen Artikel, den der Gitarrist Eugene Chadbourn für das Online-Forum AllMusic geschrieben hat. Darin weist er auf die vielen Jazzmusiker hin, die an der Einspielung beteiligt gewesen waren. Der Kontrabassist Major Holly war ein Jahr älter als King und hatte in den 40er Jahren unter anderem mit Dexter Gordon und Ella Fitzgerald zusammengespielt und 1950 im Duo mit Pianist Oscar Peterson. Schlagzeuger Oliver Jackson war Mitte der 50er Jahre in der Band von Yusef Lateef und Anfang der 60er Jahre unter anderem bei Benny Goodman und Lylan Hampton. Und der zweite Gitarrist neben B.B. King war Billy Butler, ab 1954 10 Jahre lang Gitarrist in der Band des Organisten Bill Doggett. Er spielte auch zusammen mit Benny Goodman, Dizzy Gillespie und Dinah Washington. Einer der vier Trompeter auf Blues and Jazz ist für Eugene Chadbourn besonders erwähnenswert. Woody Shaw, der hatte schon mit 18 Jahren in der Band von Eric Dolphy mitgewirkt. They really got some solid people in there. Billy Butler was well known, like played session on all kinds of rhythm and blues sessions and stuff. And then, oh yeah, that's right, Woody Shaw, that was a really heavy jazz player. I knew Woody Shaw pretty well. Woody Shaw recorded with Eric Dolphy when he was 18. Woody Shaw spielte ganz modernen Jazz. Er wollte mit der Trompete das tun, was Coltrane mit dem Saxophon gemacht hat. Ich bin sicher, er war total begeistert davon, zusammen mit B.B. King zu spielen. Er liebte diese Musik. But Woody Shaw, that was just exactly, I'm sure he just was absolutely excited to be playing with B.B. King. He loved that kind of music. Someone else. Das erste Mal nahm B.B. King seinen Song »Darling, You Know I Love You« 1952 auf. Er hat ihn im Laufe seiner Karriere immer wieder gespielt. Das hier gerade war die Version von seinem Album »Blues and Jazz« aus dem Jahr 1983. Ob Calvin Owens, der Arrangeur des Albums, hier die schönen Solochorusse auf der Trompete gespielt hat, oder James Bolden, der insgesamt mehr als 3 Jahrzehnte in Kings Band spielen sollte, oder doch Gaststar Woody Shaw, ist leider nirgendwo dokumentiert. In den 80er Jahren waren bei vielen Mainstream-Produktionen Klänge in Mode, die in manchen Stilrichtungen spätestens aus heutiger Sicht zu dick aufgetragen und deplatziert wirken. Synthetische Keyboards, ein donnernd aufdringlicher Schlagzeugsound, elektronisch generierte Drumbeats, schlimmstenfalls elektronische Handclaps. Auch bei den beiden Studioalben B.B. Kings, die in den 80er Jahren nach Blues and Jazz entstanden waren, wollten die Produzenten auf so etwas nicht verzichten. Blues and Jazz klang dann ganz anders, eben wie eine traditionelle Jazzplatte. Eugene Chadbourne führt das auf eine bewusste Entscheidung für eine andere Aufnahmetechnik zurück. Und natürlich hat es auch damit zu tun, was die Musiker spielten. Die Platte klang bei ihrem Erscheinen 1983 auch so besonders, weil King seit Ende der 60er Jahre auf seinen Studioalben nur ab und zu von einer großen Bläsergruppe begleitet worden war. It's the way it's recorded and the performance, I suppose. I mean, I saw B.B. King live with his big band and I thought, I don't really have a record that sounds like that. Ich habe B.B. King live gesehen mit seiner großen Band und ich hatte bis dahin keine Platte von ihm, die diesen Sound hatte. Blues and Jazz war das erste Album, das so klang, mit einer großen Begleitband hinter ihm. Und dass es sich wie ein Jazzalbum anhört, liegt an einer einfachen Aufnahmetechnik, an der Verwendung von bestimmten Mikrofonen und daran, dass man die Soli nicht im Overdub-Verfahren aufnimmt, nachdem die Rhythmusgruppe ihren Part schon gespielt hat. All diese dummen Sachen, die man besonders in den 80er Jahren gemacht hat oder noch ein bisschen davor. Viele Funk-Jazz- oder Jazz-Alben klangen damals wie Disco-Platten, mit diesem speziellen Studio-Sound, der aber einfach nicht zu der Musik passt. Record and there were a lot of kind of funk jazz records or jazz records that sounded like disco records or they had that kind of studio sound that's not the right type of studio sound. In der Reihe Milestones Blues-Klassiker im Deutschlandfunk ging es heute um das Album Blues and Jazz des Gitarristen und Sängers B.B. King aus dem Jahre 1983. Vorgestellt wurde es von Michael Frank. Diese Sendung können Sie noch 7 Tage lang hören auf unserer Internetseite oder über die DLF Audiothek-App. Take me in your arms and never let me go. Whisper to me softly while the moon is low. Hold me close and tell me what I want to know. Say to me gently, let the sweet talk flow. Come a little closer, make love to me. Kiss me once again before we say goodnight. Take me in your loving arms and squeeze me tight. Put me in a mood so I can dream all night. Everybody's sleeping, so it's quite alright. I'm a little closer. Make love to me. When you're near, so help me, dear. Chills run up and down my spine. I won't be happy till you're mine. When I'm in your arms, you give my heart a treat. Everything about you so doggone sweet. Every time we kiss, you make my life complete. Baby dog, you know you swept me off my feet. Now's the time to tell you, make love to me.